ich mich stehen, lauf anderen hinterher. Vergrab meine Träume, leih mir andere aus. Mein Original gegen eine Kopie getauscht. Ja, was ist ein Leben, wenn man es nicht lebt? Und was sind die Jahre, wenn man sie nur sieht? Hier siehst du die Lichter, hörst du die Musik? Was ein Wunder, dass es uns hier heute gibt. Ich seh die besten Tage vor mir. Das Beste, was wir haben, sind wir. Siehst du die Lichter, hörst du die Musik? Was ein Wunder, dass es uns hier heute